1. Zu dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger waren hungrigen begannen, ihren Abzureisen und zu essen. 2. Als die Pharisäer dies sahen, sagten sie zu ihm, sei doch, den Jünger tun etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. 3. Erwidert ihnen, hat nicht gelesen, was David tat, als und sein Begleiter hungrig waren. 4. Gingen das Haus Gottes, und sie essen die Schaubrot, die weder noch sein Begleiter essen dürften, sie den Priestern vorbehalten waren. 5. Oder hat nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester im Tempel am Sabbat den Sabbat entweihen, one sich debi schuldig zu machen. 6. Ich versichere ug jedoch, das higher etwas grosses als der Tempel ist. 7. Wenn jedoch die Bedeutung des Satzes ICH will Barmherzigkeit und kein Opfer verstanden hattet, dann hattet dies Unschuldigen nicht verurteilt. 8. Denn der Menschensohn besitzt Autorität über den Sabbat. 9. Von dort ging weiter und betrat eine Synagoge, wo sich ein Mann befand. 10. Der ein verdorrt Hand hat. Sie fragten ihn, ob es erlaubt sei, Sabbat zu heilen, in Anklagen zu können. 11. Entgegnet ihnen, wer von euch wird, wenn ein Schaf besassen diesem Sabbat in ein Grub fiel, es nicht ergreifen und herausziehen. 12. Ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Folglich ist es auch am Sabbat erlaubt, Gott zu tun. 13. Daraufhin sagt zu dem Mann, streck den Hand aus. Der Mann streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt und war so gesund wie diander. 14. Die Pharisäer jedoch gingen hinaus und fassen den Beschluss, ihn zu töten. 15. Als Jesus dies erkannte, zog sich von dort zurück. Viele Menschen folgten ihm, und heilte sie all. 16. Wies sie jedochen, in nicht bekannt zu machen. 17. Damit sich erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden war. 18. See, mein Knecht, den ich erwollt habe, mein Geliebter, und dem mein Seel wohlgefallen findet. Ich werde meinen Geist auflegen, und werde den Volken gerechtigkeit verkünden. 19. Werde nicht streiten noch schreien, und sein Stimm werde auf den Straßen nicht zu hören sein. 20. Ein geknicktes Rohrwerde nicht zerbrechen und einen glimmenden Dock nicht ausloschen, bis die gerechtigkeit am Sieg geführt hat. 21. Und die Volker werden auf seinen Namen hoffen. 22. Danach wird ein Mann zu ihm gebracht, der von einem Dämon besessen, blind und stumm war. Jesus heilte ihn, so dass der Stumme sprechen und sehen konnte. 23. Die gesamte Volksmensch war erstaunt und fragte, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? 24. Als die Pharisäer dies horten, sagten sie, dieser treibt Dämonen nur durch Beelzebul aus, den Fürsten der Dämonen. 25. Die Jesus ihr Gedanken kannte, erwiderte ihnen, Jeds Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird untergehen, und kein Stadt, kein Haus kann bestehen, wenn es in sich selbst gespalten ist. 26. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist gegen sich selbst gespalten. Why kann dann sein Reich bestehen bleiben? 27. Und wenn ich Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann ihr eigenen Lut sie aus? Die Schalb werden sie ihr Richter sein. 28. Wenn ich jedoch Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes bereits zu euch gekommen. 29. Oder wie kann jemand in das Haus einstarken eindringen und im Sein Besitztümer rauben, sei denn, bindet zu es den Starken? Erst dann kann sein Haus plundern. 30. Wer nicht auf meiner Seite ist, der ist gegen mir, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 31. Die Schalb sage ich euch, jed Sunday und Lasterung werd den Menschen vergeben werden, doch die Lasterung gegen den Geist werd nicht vergeben werden. 32. Wer ein Werk gegen den Menschen spricht, dem werd vergeben werden, wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem werd weder in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. 33. Entweder pflanter einen guten Baum, dann erhaltet gute Früchte, oder pflanter einen schlechten. Baum, dann erhaltet er schlecht Früchte, denn ein Baum wird in seinen Früchten erkannt. 34. Schlangenbrett, why konnte Gut reden, obwohl er bos seid? Denn wovan das Haus wollist, davon spricht der Mund. 35. Ein guter Mensch bringt aus seinem guten Wort Guts hervor, während ein böser Mensch aus seinem bösen Wort Boses hervorbringt. 36. Aich sage ug jedoch, für jeds und nuts wort, das Menschen orsen, wer den siem gerichtstag Rechenschaft abelgen müssen. 37. Den aufgrund deiner wort worste gerechtfertigt oder verurteilt wer den. 38. Daraufhin antworteten im einen Schriftgelehrten Pharisäer, Meister, wo mochten ein Zeichen von dir sehen. 39. Erwidet ihnen, ein böses und untrues Geschlecht verlangt ein Zeichen, doch es wird ihm kein anders Zeichen gegeben wer denn als das des Propheten Jonah. 40. Denn why Jonah drie Tage und drie Nacht im Borch des großen Fisch swore, so wird der Menschenson drie Tage und drie Nacht im Schoss der Oder sein. 41. Die Männer von Ninive were den im Gericht mit dieser Generation aufs Ten und sie verurteilen, den sie taten Bussi aufgrund der Predigt Jonas, und sie, higher ist jemand grosses als Jonah. 42. Die Königin des Sudans were im Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, den sie kam vom en der Oder, die Weisheit Salomo zu horen, und sie, higher ist jemand grosses als Salomo. 43. Wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlässt, sieht er durch wasserlos Gegenden im Ruhe zu suchen, findet sie aber nicht. 44. Daraufhin sagt er eich word in mein Haus zu Ruckkehren, von dem ich ausgegangen bin. Und wenn es zurückkommt, findet es leer, gierenit und geschmackt vor. 45. Dann geht und nimmt sieben andere Geister mit sich, die schlimmer sind als er selbst. Sie sehen ein und wohnen dort, und der Zustan Diocese Menschen word am end schlimmer als zuvor. Genauso word es auch dieser bösen Generation ergehen. 46. Warende noch zu den Menschenmengen sprach, standen sein Mutter und sein Bruder draußen und wollten in sprechen. 47. Jemen sagt ihm, sei, dein Mutter und dein Bruder stehen draußen und mochten dich sprechen. 48. Erwidet dem, der is im mitteilt. Where is mein Mutter, und where sind mein Bruder? 49. Streckte sein Hand über sein Junge aus und sagt, sie, hier sind mein Mutter und mein Bruder. 50. Denn wer den Willen meins Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, mein Schwester und mein Mutter.